Damen und Herren, wer da drin in der Kathedrale an diesem denkwürdigen 8. Juni 1867 der Kaiser von Österreich und die überirdisch schöne Elisabeth König und Königin von Ungarn werden, haben Sie die einmalige Gelegenheit, ein wertvolles Erinnerungsstück zu erwerben, alles sehr billig. Bitte treten Sie näher. Zugegriffen, Signori e Signore. Nippes von der süßen Sissi. Wie wär's mit diesem Bild? Elisabeth als Mutter mit Rudolf, ihrem Sohn. Und hier ist das nicht nett. Die Kaisers feiern Weihnachten im festlichen Salon. Auf diesem Glas sehen wir das hohe Paar in Liebe zugeneigt. Was hab ich noch? Einen Teller hab ich auch, der Elisabeth beim Beten in der Hofkapelle zeigt. Nehmt ein hübsches Souvenir mit aus der kaiserlichen Welt. Alles sinnig, lieb und sinnig, so wie es euch gefällt. Das Gesicht, tut bloß nicht so, als wärt ihr an der Wahrheit interessiert. Die Wahrheit gibt's geschenkt, aber keine will sie haben, war sie doch nur deprimiert. Elisabeth ist in, man spricht von ihr seit über 100 Jahren. Doch wie sie wirklich war, das werdet ihr aus keinem Buch und keinem Film erfahren. Was ließ sie die Vergötzung, was ließ sie noch der Nacht? Was blieb von ihrem Leben als Bodensatz der Zeit? Nur Kind! Kind! Kind! Ich will euch was verraten. Eure Sissi war in Wirklichkeit ein mieser Egoist. Sie kämpfte um den Sohn, um Sophie zu beweisen, dass sie die Stärkere ist. Doch dann schob sie ihn ab. Hier kommt's ja darauf an, sich zu befreien. Jetzt ist die Ungarns Königin. Sie trägt den Kopf so hoch wie nie und strahlt im Glorienschein. Man hört nur, was man hören will. Du bleibst nach etwas Zeit und schildert von Scheiße und Traumen will.